Hallo zusammen. Heilung durch Befreiung von Dämonen? Gibt es das? Kann das sein? Ich erzähle dir eine super spannende Geschichte. Kurzversion. Wir waren eingeladen von einer Landeskirche, um für kranke Menschen zu beten. Wir saßen im Raum, da kam eine Frau herein, gestützt von ihrer Tochter. Sie konnte kaum laufen. Auf ihrem Nacken sah ich durch die Sehergabe oder die Gabe der Unterscheidung der Geister, das ist eine der Gabe des Heiligen Geistes, einen Affen sitzen. Also jetzt nicht in echt, sondern eben in der unsichtbaren Welt. Ja, das mag dir komisch vorkommen, aber es gibt eine unsichtbare Welt. Mehr dazu später. Nun ja, ich sah diesen Affen, dachte mir schon, ja, der Heilige Geist zeigt mir etwas, was ich wissen soll, damit sie gesund werden kann. Ich ließ sie absitzen oder wir ließen sie absitzen und ich fragte den Heiligen Geist, was zeigst du mir da? Ich hörte das Wort Sorgen. Also wusste ich, sehr wahrscheinlich hat ihre Krankheit mit Sorgen zu tun. Sie konnte kaum laufen, musste gestützt werden. Ich fragte sie, was ist dein Anliegen? Sie sagte, sie hat ganz starken Schwindel und Gleichgewichtsstörungen und kann nur noch mit Hilfe von Menschen laufen. Nachdem ich natürlich diesen Affen gesehen hatte und gehört hatte, wie er heißt oder was seine Funktion ist oder der Grund, weshalb er da ist, Sorgen, fragte ich sie, hast du Sorgen? Machst du dir über irgendetwas starke Sorgen? Also nicht ein bisschen, sondern richtig fest. Und ja, sie erzählte mir die Geschichte und ich mache jetzt die Kurzversion. Sie durfte ihre Sorgen abgeben, ans Kreuz werfen. Wir beteten für sie und sie lief alleine aus dem Raum heraus. War auch 6 Monate später immer noch geheilt. Wie kommt das? Nun, wir müssen mehrere Faktoren anschauen. Es ist so genial, mit Jesus unterwegs zu sein und mit dem Heiligen Geist und mit dem Vater im Himmel, denn wir bekommen Hilfe, um Menschen zu helfen, manchmal auch uns selber. Und das schauen wir heute an. Weshalb kam die Frau so krank rein und ging so gesund heraus und woher hatten wir die Kraft, dieses kleine Dämönchen da in die Wüste zu schicken oder wo auch immer? Das will ich dir erklären. Also, zuerst mal, man muss diese Gabe nicht haben. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe sie jetzt geschenkt bekommen. Das ist eine Hilfe, eine Dienstgabe. Sie hilft mir zu dienen. Aber du wirst im Laufe dieses Videos merken, dass du Menschen auch dienen kannst oder dir selber, ohne jetzt in die unsichtbare Welt zu sehen. Zuerst einmal möchte ich etwas klarstellen. Hier in Europa, im aufgeklärten, humanistischen, rationalistischen Europa, haben wir die übernatürliche Welt mehrheitlich wegrationalisiert. Tja, schauen wir aber in die Welt, Buddhisten, Hinduisten, Animisten, Moslems und ein Großteil der Christen in den anderen Kontinenten haben ein sehr gutes Verständnis oder zumindest glauben sie an Engel und Dämonen. Hier in Europa sind wir etwas in der Minderheit. Wir werden manchmal sogar als naiv bezeichnet. Dabei muss man sagen, ich glaube eher, jene Leute, die die unsichtbare Welt wegrationalisiert haben, versuchen alles mit 2 Dimensionen zu erklären und es kann nicht sein, was nicht sein darf oder es darf nicht sein, was nicht sein kann, weil das ist ja alles vom Mittelalter. Ist es eben nicht. Natürlich gab es Missbrauch. Gibt es immer noch. Aber es gibt diese Dimension des Unsichtbaren. Das merken wir daran, dass ganz viele Leute danach suchen. Ich glaube, es gab mal eine Statistik von Paris. Da gab es mehr Medien und Wahrsager als Zahnärzte. So viel zu, die Leute glauben nicht ans Übernatürliche. Ja, sie glauben daran, aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht irgendwie mit Angst verbinden. Du wirst merken in dieser Geschichte, wenn Christus in uns ist, haben wir ganz viel Vollmacht. Heute werden wir drei Verse anschauen, die ganz wichtig sind. Nämlich, der, welcher in uns ist, ist stärker als welcher in der Welt ist. Das steht in 1. Johannes 4,4. Und es heißt sogar, Kinder, ihr seid von Gott. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn du als ein Kind Gottes bist, dann hast du schon den Stärksten des Universums in dir. Du musst also keine spezielle Gaben haben, total lang Christ sein und so. Das ist ganz, ganz wichtig für dich, jetzt das zu hören und zu wissen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Jesus Christus in dir schon mal viel stärker, als welcher in der Welt ist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Dann den zweiten Vers, den wir anschauen, das musste diese Frau tun, ich erkläre es nachher, ist 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also nicht alle eure Sorgen gebt vielleicht ab oder bittet Gott, dass er vielleicht hilft oder bittet Jesus, Jesus, hilf mir vielleicht. Nein, nein, nein, nein, es gibt Bedingungen. Die Sorgen sollen wir werfen. Denke daran, der Affe auf ihrem Rücken, den ich sah, war dort und verursachte einen großen Teil dieser Krankheit und er hieß Sorgen. Und was machen wir mit Sorgen? Wir werfen sie auf Christus. Schauen wir dann auch an. Und der dritte Vers, welcher wichtig ist, weil die Sorgen manchmal zurückkommen wollen, Jakobus 4, Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Auch hier kommt eine sportliche Komponente hinein. Widerstehen ist mehrmals, also der Teufel versucht zurückzukommen, die Sorgen versuchen zurückzukommen. Wir widerstehen und siegen, weil, weshalb haben wir ja gelernt, der, der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Jetzt denkst du, das ist viel zu viel und die wurde geheilt, weil da jemand ist, der die Gabe hat, solche Dämonen zu sehen und wie geht das alles? Das will ich dir erklären. Ich will es dir nämlich erklären, auch wenn du diese Gabe nicht hast zu sehen, wie du das Zeugs loswerden kannst. In diesem Fall hieß es Sorgen. Also gut, gehen wir mal der Reihe nach. Eins nach dem anderen. Die Frau kam herein. Jetzt gibt es das, dass ich solche Dinge sehen. Natürlich frage ich immer, Vater im Himmel, was willst du mir durch den Heiligen Geist zeigen? Was wird jetzt wichtig, wenn diese Person kommt? Ja, ich sehe es, aber ich kenne ganz viele Menschen, die es nicht sehen, aber sie hören es oder sie finden es dann im Gespräch heraus. Das sind alles Möglichkeiten. Siehst du, wir haben verschiedene Werkzeuge von Gott bekommen, wir kommen aber immer zur Lösung. Gut, ich habe den Affen gesehen. Das Erste, was ich mache, wenn ich einen Dämon sehe, frage ich Gott logischerweise, weshalb zeigst du mir das? Weshalb muss ich das wissen? Also ich weiß unterdessen, nach vielen Jahren, dass ich in die unsichtbare Welt sehen darf, da wimmelt es von Engeln, das ist mega cool, da erzähl mir mal ein anderes Mal mehr darüber. Und es gibt natürlich auch die Dämonen, aber das lässt mich unterdessen alles ziemlich kalt, ist übertrieben gesagt, aber es ist halt, es existiert, genau wie Radiowellen. Schau mal, hier in diesem Raum könnte ich über 100 Radiosender empfangen. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nicht. Habe ich aber ein Radio, kann ich sie empfangen. Da draußen ist mein kleiner Garten. Wenn ich da eine Satellitenschüssel aufstelle, kann ich 1000 Fernsehsender empfangen. Die strahlen alle jetzt. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nicht, aber ich weiß, sie sind da. So ist es auch mit der unsichtbaren Welt. Und ich habe dir gesagt, dass alle Religionen an das glauben, außer die liberale, aufgeklärte, rationalistische Theologie. Die hat das irgendwie wegradiert. Naja, ist aber auch nicht immer sehr erfolgreich. Erfolgreich sind wir, wenn wir einfach zu Beginn zu glauben, was in der Bibel steht. Und natürlich das nicht trivialisieren oder immer alles dämonisieren. Es geht um dieses Vermischte. Es gibt eine unsichtbare Welt, eine sichtbare Welt und da gibt es Zusammenhänge, die verstehen wir nicht alle, aber wir können sie ansatzweise verstehen, wenn der Heilige Geist uns hilft. Wenn wir die Evangelien analysieren, je nachdem, wie wir die Geschichten oder die Erzählungen von Jesus analysieren, als er Kranke geheilt hat, kommen wir so etwa auf einen Prozentsatz von 20-30%, wo wir einen Zusammenhang erkennen können zwischen dämonischer Belastung und Krankheit. Nun, ich kann hier nicht ins Detail gehen. Bei dieser Frau handelte es sich nicht um eine Besessenheit. Das kommt in der Tat ganz selten vor. Was häufiger vorkommt, als wir uns denken, aber auch harmloser ist, als wir uns denken, sind dämonische Belastungen. Die kommen öfters vor, als wir denken, aber sie sind auch relativ, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, einfach zu lösen. So in etwa wie Fliegen, die irgendwie auf deinen Körper sitzen bleiben und du schickst sie weg. Und da kommt sie nochmal, du schickst sie weg. Etwas so. Nicht immer, aber sehr oft. In diesem Fall war es so. Also die Frau kam herein und der Heilige Geist zeigte mir durch diese Gabe, dass in diesem Fall, was nicht immer der Fall ist, wie gesagt, 20-30% vielleicht auch weniger, ich sage einfach mal so, könnten wir die Evangelien analysieren, besteht ein Zusammenhang mit dämonischen Kräften. Was mache ich in solchem Fall? Ich sage ganz sicher nicht der Frau, oh, ich sehe, du hast ein kleines Dämonchen. Nein, das würde der Frau Angst machen, denn ich weiß ja nicht, wo sie steht oder wie sie darüber denkt. Das ist auch irrelevant. Relevant ist nur, dass mir der Heilige Geist etwas zeigt, wie ich zur Lösung komme. Also lasse ich sie absitzen und weil ich weiß, ich kann mich irren, frage ich sie dann irgendwann, machst du dir Sorgen? Weil ich ja gehört habe vom Heiligen Geist, dass dieser Affe Sorgen heißt. Und sie sagt, ja, hat mir die Geschichte auch länger erzählt, ich habe ihr zugehört. Und dann bin ich darauf eingegangen, wie sie mit Sorgen umgehen soll. Denn schau mal, ich habe spannenderweise in den letzten Jahren gelernt, dass diese Dämonchen oder Dämonen schon uns Christen gehorchen müssen. Wenn ich sie wegschicke, gehen sie in den meisten Fällen, je nachdem was für Anrechte sie haben, ziemlich schnell weg. Das Thema Anrechte kann ich jetzt nicht im Detail besprechen, aber was ich sagen will, es ist nicht sinnvoll, einfach nur dem Teufel zu sagen, er soll weggehen, denn ich will ja die Leute in eine Mündigkeit führen, sodass sie, wenn sie wieder rausgehen aus dem Raum, aus der Seelsorge, aus dem Befreiungsdienst, was auch immer, gesund und frei bleiben können. Also Mündigkeit ist das Ziel, Selbstständigkeit. So habe ich der Frau erklärt, wie wir als Christen mit Sorgen umgehen sollen. Denn Dämonen dürfen eigentlich nur kommen, wenn wir ihnen ein legales Anrecht geben. Ganz wichtig. Die können nicht einfach tun und machen, was sie wollen. Schon gar nicht, wenn du Christ bist. Sondern es gibt Spielregeln in der unsichtbaren Welt, die wir nicht alle kennen, aber wir kennen einige. Und eine der Spielregeln ist, wenn du das Wort Gottes klar brichst, was immer mal wieder vorkommt, wir sind alle keine super frommen, die keine Fehler machen. Wenn du aber das Wort klar brichst, kann es sein, dass du einem Dämon ein Anrecht gibst, dich zu plagen. In diesem Fall war es so, ganz deutlich. Die Frau hatte starke Schwindelanfälle und Gleichgewichtsstörungen. Weshalb? Weil sie sich ganz feste Sorgen über eine Sache machte. Jetzt schauen wir diesen Vers an. Wie gehen wir mit Sorgen um? Also was tun wir, dass keine solche Äffchen uns irgendwie plagen können? Weil das kann ja dann ab und zu schon ziemlich mühsam werden. Aber wir können das verhindern. Also immer, wenn ich über das Thema Dämonen rede, muss ich sagen, wir sind Sieger. Wir haben alle Werkzeuge in der Hand, um zu siegen. Als Kind Gottes. Aber wir müssen die Spielregeln einhalten. Spielregel Nummer 1 mit Sorgen ist, all eure Sorgen werfet auf ihn. Werfet. So habe ich der Frau erklärt, schau mal, das steht in der Bibel. Und das möchte das Jesus von uns, dass wir es tun. Es gibt immer, Gott hat immer auch ein bisschen Erwartungen an uns. Und das sind haltbare, machbare Regeln. Er hat keine Erwartungen an uns, die wir nicht erfüllen können. Er sagt hier in 1. Petrus 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn. So erklärte ich hier, schau mal, das ist jetzt ein bisschen eine sportliche Aufgabe. Früher im Turnen oder im Sport, da gab es so den Ballweitwurf, da mussten wir den Ball so weit wie möglich werfen. Und das ist richtig sportlich, da holst du Anlauf und wirfst mit aller Kraft den Ball so weit wie möglich. Das sagt dieses Verb. Wir sollen werfen, die Sorgen werfen. Also jetzt nicht, oh Gott, wenn es dein Wille ist, dann nimm diesen Schwindel von mir weg oder nimm diese Sorgen von mir weg. Sie wusste ja nicht, dass der Schwindel mit Sorgen zusammenhängt, aber ihr Fehler war, dass sie sich starke Sorgen machte und die nicht warf. So erklärte ich hier das. Das ist Punkt 1. Wirf deine Sorgen auf ihn. Wir nahmen dann ein Stück Papier, knülleten es so zusammen und ich ließ es sie nach vorne zum Kreuz werfen. In dieser Kirche hat es ein großes Kreuz. Sag, so, sagt Jesus, sollst du mit den Sorgen umgehen, denn er sorgt für dich. Du kannst die Sorgen nicht selber tragen. Das hatte sie begriffen. Das ließ ich sie tun. Dann erklärte ich ihr, schau mal, es heißt, widerstehet dem Feind, so wird er von euch fliehen. Das steht Jakobus 4, Vers 7. Das deutet an, und bei Sorgen ist das so, dass die ab und zu zurückkommen wollen. Und da musst du sagen, nein, widersportlich, ich widerstehe dir. Ähnlich wie es klingelt jemand an der Türe, Sorgen klingeln an der Türe, du machst auf, schaust, wer ist es? Ah, Sorgen? Ach, komm doch herein. Nein, eben nicht, widerstehe, also Türe zu. Dich habe ich doch gestern weggeschickt. Ich werfe dich ans Kreuz. Das ist die zweite Aufgabe, die wir haben. Auch das mutet Gott uns zu. Er mutet es uns zu, dass wir in diesen Kampf mit dem Feind gehen, weil wir ja den Sieger in uns haben. Also du bist dazu bestimmt zu siegen, wenn du dich an die Spielregeln hältst. Auch das erklärte ich hier. Denn ich wusste aus Erfahrung, dass es nicht schwierig ist, solche Dämonchen wegzuschicken, dass sie aber ganz gerne zurückkommen. Deshalb muss man die Menschen in eine Mündigkeit führen. Sie müssen nicht mal wissen, ob ein Dämon im Spiel ist oder nicht, das ist völlig irrelevant. Relevant ist, dass sie sich an die Spielregeln, an die Gesetze oder an die Waffen des Wortes Gottes benutzen. Wenn das jemand tut, dann wird er im Sieg sein, egal was die Ursache ist. Also auf diesen Sieg fokussiert, sagte ich hier, Sorgen werfen und dann widerstehen und wissen, dass der in dir ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Ganz zu Schluss beteten wir noch mit der Frau, wir segneten sie. Ich schickte den Affen weg. Die gehen dann immer weg. Wenn sie keine Anrechte mehr haben, gehen sie weg. Was heißt keine Anrechte? Auch das erkläre ich kurz. Die Frau tat Buße. Kehrte um, Buße tun heißt umkehren, umdenken und sagte, ach ja, Jesus, es tut mir leid, dass ich die Sorgen nicht auf dich geworfen habe, sondern bei mir behalten habe und somit dem Teufel ein Anrecht gegeben habe, mich zu plagen. Ja, das heißt Buße tun, umdenken, Jesus um Vergebung bitten und dann anders handeln. Wir segneten sie, schickten den Affen weg und sie lief, ohne gestützt zu werden, aus dieser Kirche hinaus. Ich informierte mich dann noch ein paar Monate später, wie es ihr ging. Es ging ihr immer noch gut. Sie konnte also widerstehen. Wenn du jetzt denkst, man kann das nur, wenn man diese Gabe hat, sage ich nein. Wie erwähnt, du kannst auch herausfinden, was das Problem der Person ist und dann schauen, was sagt das Wort Gottes, wie sollen wir damit umgehen. Und dann kommst du auf das gleiche Ziel. Diese Gabe hat einfach damit zu tun, dass Gott verschiedene Gaben schenkt, verschiedene Werkzeuge schenkt, aber prinzipiell sind wir alle dazu berufen, Sieger zu sein. Jetzt, wenn du mehr über solche Gaben erfahren willst, wie rede ich mit Gott? Wie höre ich vom Geist Gottes? Wie funktioniert das? Dann empfehle ich dir wirklich hier mal unsere Playlist Alles über Gottes Stimme hören lernen oder Prophetie, weil das ist auch in der Seelsorge, auch im Krankengebet ganz wichtig. Es macht keinen Sinn, diese Geistesgaben allzu fest zu trennen. Sagen, na, hier geht es nur um Prophetie und hier geht es nur um Heilung, sondern das wirkt alles zusammen und spielt ineinander rein. Also auch wenn du für Kranke betest, ist es ganz wichtig, dass du viel darüber weißt, wie man Gottes Stimme hören lernen kann. Wie finde ich heraus, ja, ist jetzt das nur mein Gedanke oder kommt da ein Impuls von Gott? Gott spricht ja nicht hörbar zu uns, sondern meistens in inneren Impulsen. Das kann ein gedanklicher Impuls sein oder ein inneres Bild oder eine Metapher. Und dann müssen wir lernen, wie interpretieren wir Metaphern. All diese Geschichten. Aber wenn du dann, wenn du die, all diese Videos angeschaut hast oder auch das Buch Gottes Stimme hören lernen, ein Buch kostenlos, kannst du auch nur das PDF bestellen, verlinke ich hier unten, Gottes Stimme hören lernen, dass du mal eine Ahnung bekommst, wie geht das denn? Und das Dritte, was ich dir sage, wenn du das schon hast und ein bisschen unterwegs bist, sag, jetzt möchte ich richtig in die Tiefe gehen, dann ist schon ein Ding, das wir trainieren müssen. Paulus sagt, strebt nach den Geistesgaben. Streben ist sehr aggressiv, das ist wie trainieren, trainieren, trainieren. Ja, dann wird man tatsächlich besser. Es heißt nicht, wie manche Christen meinen, wartet darauf, bis ihr vielleicht eine Geistesgabe geschenkt bekommt. Sorry, es heißt, eifert danach zu prophezeien. Eifert danach und das Wort, welches im Grundtext verwendet wird, ist Zelotes. Das kommt von den Zeloten, die waren super eifrig, super aggressiv. Also Paulus sagt eigentlich, strebt nach den Geistesgaben mit aller Kraft, jeden Tag und volle Power. Ich kenne wenig Christen, die das machen. Aber so steht es geschrieben. Aber die, die es machen, und ich kenne ein paar, wow, die haben so in den letzten Jahren Fortschritte gemacht und wurden ausgerüstet vom Heiligen Geist. Und wenn du das auch willst, abonniere unseren Newsletter, da künden wir nämlich die Schule der Geistesgaben an, die wir bald online schalten. Und da kannst du dann mitmachen an solch einer Schule, Online-Schule der Geistesgaben, entweder alleine, wenn du sagst, ja, ich will mir das mal alleine reinziehen, oder dann sogar in Gruppen. Das bereiten wir zurzeit vor, geht noch ein bisschen, aber abonniere den Newsletter, dann halten wir dich auf den Laufenden, kannst du mitkommen in eine Gruppe, wir trainieren zusammen, wir lachen zusammen, wir machen zusammen Fehler und wir machen zusammen Fortschritte. Und jetzt noch eins, ich habe jetzt dir diese drei Verse erklärt, aber wenn du sagst, irgendwie packe ich das doch nicht alleine, irgendwie schaffe ich es nicht, weil... Du bist vielleicht so schon mental belastet, deine Psyche ist schon, du bist schon eingeschüchtert oder dann hol dir Hilfe. Und was wir immer wieder empfehlen, ich sage es jetzt mal, sicher in den letzten Jahren über 100 Menschen empfohlen haben, ist die sogenannte Sozo-Seelsorge. Weshalb empfehle ich Sozo? Weil es mehrere oder die meisten Denominationen diese Sozo-Seelsorge akzeptiert haben und es gibt ganz viele Gemeinden, Landeskirchen, Freikirchen, die das anbieten. Ich verlinke unten Sozo Deutschland, Österreich und Schweiz, da kannst du draufgehen und dich dann anmelden an einer Stelle, die in deiner Nähe ist. Wo immer du wohnst, München, Hamburg, Zürich, es gibt ganz sicher eine Sozo-Seelsorge in deiner Nähe. Weshalb empfehle ich Sozo? Nur ganz kurz, weil es dich in die Mündigkeit führt. Es macht dich nicht abhängig und du musst 20 Mal gehen, sondern du kommst ganz schnell in eine Mündigkeit hinein. Und du arbeitest zusammen mit dem Vater, Sohn und Heiliger Geist und lernst selber auch dich frei zu halten oder gesund zu halten, wie auch immer. Verlinke ich hier unten. Gut, das war's schon. Ganz viel jetzt reingepackt und doch habe ich ganz wenig nur anschneiden können, weil bei ganz vielen Sachen könnte man wirklich in die Tiefe gehen. Dieses Thema unsichtbare Welt, Engel, Dämonen, Heilung, Heiliger Geist, Gottes Stimme hören. Zu jedem Thema könnte man ein paar Stunden referieren. Hier will ich dir einfach mal Mut machen, dass wenn du ein Kind Gottes bist, da und Christus in dir hast, ihn als König angenommen hast, bist du Sieger. Du bist auf dem Weg zu siegen. Es sieht vielleicht noch nicht so aus, aber du bist auf dem Weg zu siegen. Du kannst deine Sorgen Jesus abgeben, nicht nur abgeben, sondern wirklich auf ihn werfen. Und du kannst dem Teufel widerstehen und er muss von dir fliehen. Drei Lektionen, drei kleine Bibelverse für heute, die mega stark sein können in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.